zubauen. Selber in England gouf britisch Staatsbürgerschaft jenen Ausländern zugesprach, die bereit waren, Cannabis umzupflanzen. Die meisten Plantagen liegen am Süden oder an den Grenzstädten, weil nur mit Durchstellungen der Arbeitsinitiative Hanfindustrie für rund 1865 böllisches Sklaven zur Verfügung. Der Benjamin Franklin wird eng von den meisten Handpapierfabriken an Nordamerika gegründet. Dadurch waren sie nicht mehr und englische Handimporte angewiesen und es konnte eine Freipresse entstehen. Thank you. Thank you.